Ja, herzlich willkommen zur Sonderausgabe, wollen wir es mal so nennen, oder? Sonderausgabe von Nerdizismus. Heute sind wir zu Gast auf dem Raucherbalkon und da im Rahmen der Night of the Pots 2017 zur besten Fußball-Sendezeit. Das könnt ihr ja, euch mal... ja, dir ist das wurscht, das weiß ich, ja, aber ich bin eigentlich normalerweise jemand, der um diese Zeit pünktlich... auf Sky seine Konferenz guckt. Aber was tut man nicht alles, ja, wenn man da doch mal hier bei der Night of Pots mitmachen möchte. Deswegen auch nochmal Hallo an die ganze Hörerschaft da draußen. Und gerade eben wurde ja schon gefragt, wann die guten Podcaster kommen. nach uns wahrscheinlich. Ich bin der Chris und mit mir ist der Michael. Hallo Michael. Ja, hallo. Jetzt heute mal etwas aus dem Freien, weil ich es nicht anders einrichten konnte. Aber vielleicht die Hintergrundgeräusche, ja, dann doch nicht so. Wenn man mal ein paar Kinder im Hintergrund hört, vielleicht passt es ja auch ins Thema rein. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, welches Thema du meinst, aber du bist jetzt halt im Wildpark und auf dem Spielplatz. Und ich meine, das muss man ja auch mal sagen, sich solche Mühe zu geben, extra für die Night of the Pots, ja, sich mit dem Handy jetzt irgendwo in die Wildnis zu setzen. Rehen und Wildschwein, ja, einen nerdigen Podcast zu machen. Also da gehört eigentlich und extra unglaubliche Applaus. 1 Euro, und unglaubliche 1,50 Euro für die Android-App für Teamspeak auszugeben. Nein, du hast doch noch 1,50 Euro. Echt? Ja, aber ich glaube, es gibt noch ein paar freie, aber diese offizielle, die kostet 1,60 Euro und mit diesem Abo-Account, den man bei Google dann hat, wenn man Play Music hat, da kostet dann 10% weniger. Okay. Wir sind aber kein App-Podcast, sondern wir sind eigentlich ein Podcast für für Geeks, Nerds und Cosplayer. Da ich das so oft und ausgerechnet dann, wenn es einmal drauf ankommt, dann verplapper ich mich da. Also für Geeks, Nerds und Cosplayer, und gerade eben wurde im Vorgespräch schon mal gefragt, was denn eigentlich Cosplayer sind. Da gehen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf ein. In unserem Podcast sprechen wir in wechselnder Runde über, ja, Filme, Games, über Comics, die Verbindung von Comics zu Filmen, Serien und ganz viel Star Wars und Star Trek. Und wir liefern uns auch auf Twitter eine kleine Privatschlacht mit Kollegen vom Grauen Rat davor, die der Meinung sind, dass diese komische Serie mit diesen ultraschlechten, auf geradezu Wing Commander 3 Niveau mäßigen CGI-Effekten so gut wäre und wir doch eher der Deep Space gehören. Aber das nur am Rande. Was kann man denn bei uns noch hören, Michael? Ja, wie gesagt, man kann bei uns was über die Cosplayer hören. Und zwar ist unsere Nerdizistin Anja, die Nerdgirl Forever, ist stark in diesem Bereich unterwegs. Was ist das für ein Bereich? Cosplayer kann man sich so ein bisschen, wir sind ja gerade in der Karnevalszeit, kann man sich so ein bisschen das Karneval der Nerds vorstellen, wo die sich schön verkleiden als Figuren aus Filmen, Serien, vor allen Dingen aus ursprünglich aus Anime- und Manga-Folgen, Serien und sowas, und sich verkleiden, unglaublich viel Arbeit in diese Kostüme reinsetzen und dann auf Conventions unterwegs sind und aus allen möglichen anderen Veranstaltungen, um diese doch teilweise ziemlich geilen Kostüme zu zeigen. Und Anja, die redet halt regelmäßig in unserer Nerdplay-Reihe mit anderen Cosplayern über das, was sie zum Cosplayen bewegt und warum sie das Ganze überhaupt machen. Ja, das stimmt. Und wir haben auch, ich glaube, also ich weiß nicht, da sind wir, glaube ich, einer der wenigen Podcasts, die sich mehrere Podcasts innerhalb eines Podcasts leisten. Denn es gibt neben der, sag ich mal, den Hauptfolgen von Nerdizismus, haben wir auch noch Game of Nerds. Da sprechen wir ganz explizit über die aktuellen Folgen von Game of Thrones. Dann haben wir noch Dead Nerds Talking, da geht's um The Walking Dead, und eben noch als einzigen deutschen Cosplay-Podcast die Reihe Nerdplay. Und ja, da haben wir regelmäßig bekannte Cosplayerinnen und Fotografen aktuell noch zu Gast, und es werden aber auch immer mehr Cosplayer und Fotografinnen, also von daher, da tut sich auch eine ganze Menge in der Szene. Und was wir heute mal ein bisschen beleuchten wollten, weil wir haben ja in den Podcasts, die sich davor jetzt schon vorgestellt haben, ging es auch schon um Comics und Filme und anderen Nerdkram. Was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist eigentlich, dass wir ganz oft auch auf Conventions anzutreffen sind und da auch immer oder oft Teil des Programms sind. Was machen wir denn da so? Was machen wir da so? Zum Beispiel zuletzt auf der Comic-Con Germany in Stuttgart, also so ein kleines Bühnenprogramm gemacht, wo wir mit dem Nerfgun Smith gezeigt haben, wie sogenannte Nerfguns gemoddet werden. Und das war jetzt nicht so eine klassische Talkrunde, es war mehr eher eine Zeigerunde, die wir dann auch live im Netz auf Facebook übertragen haben, wo der Nerfgun Smith uns dann gezeigt hat, wie man eine Spielzeugwaffe oder irgendeine andere Waffe so aufmoddet, dass sie dann aussieht wie eine Waffe aus Science Fiction oder Film. Und das war allein schon sehr interessant. Aber wir sind auch auf anderen Conventions unterwegs, auch mal auf kleineren wie der SaberCon in München-Gladbach, wo wir uns dann an zwei Tagen hingesetzt haben und dann lustig mit dem Publikum oder mit ein paar Gästen geredet haben oder sowas wie unseren Nerd-Quiz machen, wo wir einfach ein paar Quizfragen an Nerds rausgeben und die ein paar kleine Sachen gewinnen können. Ja, aber nicht nur, also für das Nerd-Quiz sind wir ja eigentlich schon berühmt-berüchtigt. Ich glaube, das machen wir jetzt schon zum vierten Mal hintereinander auf Conventions. Und dazu muss man sagen, wir sind noch, also vielleicht jung, wenn wir so mittelalt sagen. Wir sind jetzt 2 Jahre alt, wir haben ursprünglich angefangen als Podcast über Star Wars und das hat sich dann doch etwas weiterentwickelt in alle möglichen Richtungen. Und dementsprechend, wie du eben schon gesagt hast, wir sind auf Conventions unterwegs und machen da gerne auch mit Stars und Sternchen, die auf Convention unterwegs sind, machen wir so einen Nerdquiz, um so diese typische Interviewfragerei mal zu umgehen und zu sagen, ja, wie hat dir denn gefallen, in diesem Film mitzumachen und was hat dich dazu bewegt? Nee, wir testen die Leute einfach mal selber, ob die Nerds sind und ob die uns irgendwelche Fragen zu Game of Thrones oder zu Star Trek oder irgendwas anderem beantworten können. Ja, und das ist ja vor allem, ist das ja auch dein Spezialgebiet. Du bist ja eigentlich sozusagen unser rasender Promi-Reporter. Wen hattest du denn schon alles vor Mikro? War ja schon eine ganze Menge. Ja, es war schon eine ganze Menge. Wir hatten mittlerweile, wie viele Game of Thrones-Darsteller? Wir hatten den Typen, der den The Hound spielt. Wir hatten zwei Ians hatten wir da. Der eine, der den Baron Trent spielt. Dann hatten wir einen, der in der zweiten Staffel einen von diesen Magiern in Cars gespielt hat, den Companion oder die Dienerin von Daenerys hatten wir einmal vor dem Mikrofon und haben uns ein bisschen mit denen unterhalten. Das waren so die Game of Thrones Darsteller, aber wir hatten auch mal einen von Agents of S.H.I.E.L.D., wir haben mit Klingonen geredet, das war alles. Erzähl doch mal von Hermann Hertzler, ja, und Robert O'Reilly. Das war wirklich also erstmal, wer sind die beiden? Das sind die Darsteller von Gauron und und General Martok aus Star Trek Next Generation DS9. Und vor allem aus Deep Space Nine, ganz genau. Ja. Und wie das bei so Serien ist, die schon lange nicht mehr laufen und auch nicht so in der, wie sagt man so, professionell Heavy Rotation im Fernsehen laufen, die haben auf Cons, ja, ich sag mal, ein bisschen den Katzentisch jedes Mal. Und für die interessiert sich keiner. Und vor allem, wenn es dann eben noch Darsteller sind, die eigentlich natürlich unter fettem Make-up versteckt sind, ja, wie eben bei Klingonen das halt nun mal der Fall ist, dann sitzen die ziemlich einsam und gelangweilt, fast schon etwas bemitleidenswert auf solchen Conventions rum. Und mit denen hat man dann natürlich extrem viel Zeit, mal richtig ausführlich zu reden und sogar Lieder zu singen. Ja, das war wunderbar mit dem. Genau zu diesem Zeitpunkt springen wir ein, denn als richtige Nerds ist uns scheißegal, ob die aktuell im Fernsehen sind oder nicht. Wenn da Klingonen sind, dann muss man mit denen sprechen. Also meistens fangen wir so an mit dem Interview, das war dieses kleine Quiz machen, wo die ein paar Fragen stellen und dadurch ergibt sich ein Gespräch. Und die beiden haben dann zusammen irgendwann das Gespräch übernommen und haben schöne Geschichten von sich selber erzählt, von ihren Enkeln und von den Begebenheiten, die die so hatten und haben in der Tat, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das Mikrofon zu dem Zeitpunkt nicht mehr laufen hatte. Die haben plötzlich angefangen, Klingonen-Songs aus den Serien raus zu singen und haben da plötzlich die besten Klingonen-Balladen geschmettert, wo ich total begeistert war, aber in dem Moment wollte ich auch nicht so blöd sein und mein Handy schnell wieder rausholen und warte, ich will aufnehmen. Das hat nämlich gerade in dem Moment so wunderbar funktioniert, dass ich die einfach ablaufen lassen und dann davon erzählen kann. Nächstes Mal packen wir einfach anonym irgendwo dann Mikro wieder hin und wenn sie wieder auf der Comic-Con sind, dann machen wir auch mal ein Stündchen Gequatsche mit denen. Sie stellen da so einen kleinen Killepitch hin und labern dann in Ruhe über alles, was denen gerade so in den Sinn kommt. Die haben mir sogar, das fand ich lustig, eine Folge gepitcht, wie sie sich vorstellen würden, bei The Big Bang Theory aufzutreten, als Klingonen da reinzukommen, und haben die Idee gehabt, wie sie auf Sheldon Cooper treffen können, und das war ganz großartig und ganz faszinierend mit anzuhören. Ja, und eine weitere Besonderheit, die wir da machen, wie gesagt, wir versuchen eigentlich nicht immer so das klassische Interview zu machen, auch wenn wir Gäste in einem regulären Podcast haben, auch da wollen wir eigentlich immer möglichst in eine nette Plauderei kommen, und sage ich immer im Vorgespräch oder wenn ich die E-Mails an die Menschen dann schreibe, jo, im Grunde genommen machst du ein Bier auf und dann geht das schon. Und wir verteilen nämlich immer Schnaps, wenn wir auf den Convention sind. Das heißt, man kann für richtige Antworten bei unserem Nerdquiz kann man kleinerlei Gummibärchen oder Smarties kriegen, aber für erfolgreiche 5 Fragen gibt es dann eben immer auch eine Düsseldorfer Spezialität, nämlich den Kräuterlikör Killepitch. Und der kommt immer extremst geil an, vor allem bei Stars aus Übersee. Weil German Schnaps, da fahren die voll drauf ab. Was mich ein bisschen wundert, eigentlich müssten wir wirklich mal an Killepitch rantreten und uns keine Sponsoring da raushauen. So oft, wie wir jetzt auf den Conventions schon über das Zeug geredet haben, haben wir eigentlich schon ganz gut Werbung für die gemacht. Ja, wir können mal gucken, also ob vielleicht die Wilhelm, nee, nicht Wilhelm Busch, aber die Busch-Brauerei, die das Zeug herstellt, wie komme ich jetzt auf Wilhelm Busch, einfach so, die das herstellt, ob die vielleicht ein bisschen generöser sind als die Astra-Brauerei, die ja den Grauen Rat anscheinend auch nicht sponsern will, obwohl die jedes Mal der Astra saugt, was ich übrigens auch nicht so ganz verstehe. Aber das gehört vielleicht dazu, wenn man Babylon 5-Gucker ist. Habe ich übrigens noch nie geschaut. Ich meine, soll ja angeblich genauso, DS9 soll sich angeblich bei Babylon 5 bedient haben, aber kannst du dir irgendwas von sagen? Ist Babylon 5 irgendwie gut? Nächste Frage. da möchte ich nicht drüber reden, ne? Dann machen wir vielleicht mal ein Crossover mit den Jungs oder so, und dann wird eine Stunde lang, darf jeder über die Serie vom anderen bashen oder ranten oder keine Ahnung. Mal gucken, was wir da machen. So, jetzt muss ich gerade mal hier auf die Zeit gucken. Ach, wir haben ja noch ein Viertelstündchen. Was machen wir denn noch so? Ach, wir haben so viele Dinge, die wir tun. Ich meine, wir haben in letzter Zeit auch relativ viele Gäste gehabt. Wir hatten jetzt vor vier Wochen war Tommy Krappweis bei uns im Podcast zu Gast. Der ist der Haupterfinder von Bernd das Brot, Autor von Mara und der Feuerbringer, einer recht erfolgreichen Buch. Der es auch einen sehr guten deutschen Fantasy-Film gibt, den ich euch hier auch herzlich ans Herz legen möchte, und der auch ein absoluter Obernerd ist und aus dem wir, wie er dann selber in seinem Facebook-Post zum Podcast gesagt hat, doch etliches herausgenerdet haben, was er so noch nie gesagt hat, und da sind wir dann doch schon ein bisschen stolz drauf. Was man bei ihm immer wieder vergisst, worüber ich ihn eher eigentlich kannte, dass er so ein Stammmitglied damals von RTL Samstagnacht war. Stimmt, das auch. Aber da sind mir halt eher so die Olli Dittrich und Co. hängen geblieben. Aber das war auch eher meine Samstagnachtzeit. Er war ja dann, glaube ich, ein bisschen später dran. Ja, ich glaube, der war die ganze Zeit eigentlich so zwischen. Der war nicht so prominent wie die anderen. Aber der hat ja, wie war diese eine, diese Jackass-ähnliche Serie da drin gemacht. Keine Ahnung mehr, wie das Ding hieß. Aber genau davon hatte ich ihn noch im Kopf. Mir war gar nicht bewusst, dass er auch Bernd das Brot gemacht hat, aber dafür ist ja so ein Podcast da, um ein bisschen auch schlauer zu machen. Eben, und da haben wir auch erfahren, dass er den kleinen Prinzen hasst und alles über Wikinger weiß. Also das ist auch eine extrem spannende Folge. Da muss man allerdings, wenn man die vollen ganz genießen will, dann sollte man sich zumindest die Shownotes dazu anschauen und die vorher mal zumindest überflogen haben und auch den Links gefolgt sein, denn das ist wirklich, also Nerd Talk mit Eichenlaub und Schwertern auf allerhöchstem Niveau, also da ist so viel Meta teilweise drin, ja, und so viele Anspielungen, Andeutungen, die dann aber auch natürlich jetzt nicht irgendwie noch erklärt werden, das war schon eine ganz großartige Sache. Dann hatten wir letzte Woche zu Gast den Markus Schwertl von der GameStar und den Andreas Gabe vom ZDF, wir haben da mal eine Stunde ausführlich oder soweit das in der Stunde geht, mal über, ja, ein bisschen, ich habe die Folge genannt, zwischen Nostalgie und Mimimi geredet. Also sprich, war früher wirklich Zocken besser und war früher mehr Skill und so weiter. Und wer ist eigentlich LAN, der übrigens letztens gestorben ist? Ja, für alle, die es noch nicht wissen, LAN-Partys sind offiziell tot. LANparty.de hat Ende des Jahres 2016 seinen Betrieb eingestellt und deswegen sind auch damit LAN-Partys offiziell jetzt tot. Und darüber haben wir gesprochen und das war auch eine extrem spannende Runde. Wohin geht's mit Nintendo? Und ja, Michael, wärst du mal dabei gewesen? Ja, wäre ich mal dabei gewesen. Ich ärgere mich schon echt, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Aber jetzt kannst du mir erzählen, ich habe noch keine Zeit, mir das Ganze anzuhören. Also meiner Meinung nach sind LAN-Partys im klassischen Sinne tot, aber wir haben letztes Jahr beispielsweise mit Freunden, wir haben früher immer regelmäßig selber LAN-Partys organisiert von unserem Clan aus und haben im Dorfhaus von der katholischen Kirche dann die Computer aufgestellt und Counter-Strike gespielt. Ja, und da haben wir letztes Jahr in der Tat eine Reunion gemacht und haben wieder eine LAN aufgezogen, wo unsere ganzen alten Clans dabei waren, die auch befreundet waren. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es wundert mich, dass es eigentlich nicht mehr vorkommt. Heutzutage mit dem Online-Spielen, klar, kann man nachvollziehen, aber so eine LAN-Party hat auch eine vollkommen andere Atmosphäre, anstatt sich nur ans Mikro zu hängen und an seinem eigenen Bildschirm zu spielen, ohne dass man im anderen Raum da mal eben rüberrufen kann, ey, du Arschloch, was machst du da? Ja, eben, eben. Und vor allem, der, wie lange hast du den Satz schon nicht mehr gesagt? Zu Hause hat es noch funktioniert. Ja, also, ja. Ey, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, zu Hause hat es noch funktioniert. Aber ja, stimmt, also diese großen LANs, die gibt's echt nicht mehr. Die kleinen LANs, da hätte ich heute Bock drauf. Ich meine, mein Rechner, ich bin ja dann oldschool, das würde ich einen zocken. Counter-Strike 1.6 und Desert Combat, das läuft auf meinem ollen Laptop auch noch. Desert, ja, Desert Combat haben wir wieder gezockt. Das Problem ist mittlerweile, die neueren Spiele kann man meistens gar nicht auf den LAN-Partys zocken, wenn man keinen Internetzugang hat, weil Steam das ja mittlerweile braucht. Deshalb muss man fast die alten Spiele zocken, weil die, erstens kann man die auch gut verteilen, weil es dann doch genug Serials dafür gibt und Keys, aber die brauchen auch keine Internetverbindung, um mal einen lokalen Server aufzumachen. Ja, darüber hatten wir es auch, nämlich dass im Grunde genommen du ja eine PS4 jetzt mal so mal eben. Also du kannst ja auch nicht deine Konsole mitnehmen, weil die Spiele ja gar fast keine mehr LANs unterstützen. Also das stimmt nicht so ganz, wie wir es in der Folge sagen. Ich habe danach noch ein bisschen recherchiert und es geht irgendwie schon, aber halt lange nicht mehr mal eben so. Und du kannst jetzt nicht einfach irgendwie 4 PS4s zusammenstöpseln und dann unterstützt das jedes Spiel. Also so scheint das überhaupt nicht zu sein. Aber da kann man auf jeden Fall, sollte man vielleicht doch mal vielleicht nochmal eine Live-LAN-Party machen. Weil gerade in so katholischen Gemeindehäusern haben wir das früher auch immer gemacht. Bei einem mussten wir sogar unterschreiben, dass wir keine Killerspiele spielen. Natürlich, natürlich. Ja, ganzen Abend. Und es wurden auch keine 10 Gigabyte großen Ordnern mit Filmen geteilt, die katholisch eher bedenklich sind. Sowas habe ich nie gemacht. Ich weiß gar nicht, das hat vielleicht dieser LAN gemacht, aber ich habe das. Ja gut, aber wäre ja interessant gewesen, wie habt ihr drüber gesprochen, die Wii könnte, gar nicht die Wii, ist es ja gar nicht, die Switch könnte ja so ein bisschen das Revival dafür sein, weil Nintendo ja darauf spielt, dass man es auch lokal gegen andere zocken kann. Ja, da hatte der Andreas ein bisschen was dazu gesagt, beziehungsweise ich glaube der Markus auch. Ich habe da noch gar keine Meinung zu, weil ich mich mit dem Konzept noch nicht so auseinandergesetzt habe. Aber so wie es sich mir darstellt, ist es ja dann jetzt aber auch nichts anderes, als wenn ich halt meinen DS irgendwo hinschleppe, oder? Genau, nur dass du mehr eine vollwertige Konsole mit der Switch hast, okay, als bei so einem DS, der eher auf so einem höheren Gameboy-Niveau ist. Okay, ja, ich habe halt ein bisschen, also ich werde wahrscheinlich vielleicht bei der Switch wieder einsteigen, jetzt mal mit einer Nintendo-Konsole, nachdem ich die Wii U übersprungen habe. Markus hat gesagt, war große Fehler, war gute Spiele. Dann habe ich gesagt, die Wii U war super. Und dann habe ich gesagt, naja, es war halt das Gleiche wie immer. Und es ist halt auf jeder Nintendo-Konsole das Gleiche wie immer. Ich finde das ehrlich gesagt kein Asset. Also im Grunde genommen kaufe ich mir eine Nintendo-Konsole, um darauf Nintendo-Spiele zu spielen, weil alles andere kannst eine Pfeife rauchen. Ja. Genau, Mario, Zelda, mittlerweile vielleicht Splatoon. Genau, das übliche Mario, Zelda, Metroid Prime, noch 2-3 andere Mario-Varianten, Mario Kart. Ja, und dann bist du eigentlich schon fast am Ende. Dann kommen vielleicht noch 1-2 Highlights, die irgendwie die neuen Features ausnutzen. Und das war's. Und das ist mir irgendwie zu, wie soll ich sagen, zu wenig Umfang für eine Konsole. Ja, aber das ist das typische Nintendo-Problem. Dieser Third-Party-Support, den haben die nie ordentlich hinbekommen. Die hatten einen mit Rare. Mit Rare hatten sie einen. Ja, aber das ist ja schon N64-Zeiten her. Ja, so ungefähr. Mit Factor 5 auch. Das ist N64 war meiner Meinung nach, sogar der GameCube war eigentlich sogar noch die Hochzeit, ehrlich gesagt. Auch wenn den GameCube viele gehasst haben, ich fand GameCube geil. Na, ja, ich bin damals mit dem NES eingestiegen, musste dann das SNES überspringen, weil ich dann beim Mega Drive war. N64 habe ich mir gewünscht und habe von meinen Eltern dann eine PlayStation geschenkt bekommen, wo ich erst irgendwie ein bisschen enttäuscht drüber war, aber dann nicht bereut habe. Erst beim GameCube bin ich dann wieder richtig eingestiegen. Aber ich hole mir eine Nintendo-Konsole im Prinzip auch nur, weil ich die Haupt-Mario-Spiele sind schon ziemlich geil und ich liebe es, wenn ein ähnliches Spiel wie Mario Galaxy wieder rauskommt, weil es eigentlich die kreativsten Spiele, die es so in der Spielebranche gibt, weil Nintendo sich da echt noch viel Mühe macht und deshalb die Switch werde ich mir nicht am Anfang holen, weil es am Anfang noch kein Mario-Game gibt. Ah, okay. Ist das noch, gehört nicht zum Start-Line-Up? Jetzt bin ich aber echt überrascht. Nee, das Start-Line-Up von denen ist total bescheiden. Die haben nur das Zelda und ein paar Nebentitel, aber letztendlich haben die nur das Zelda zum Start da. Das Mario kommt irgendwann vielleicht Ende des Jahres dran. Deshalb, das ist wieder ein Problem. Third-Party-Support ist so gut wie gar nicht, also der ist angekündigt, aber am Ende wird er dann doch nicht bestehen und das wird wieder das Problem von der Switch sein, wenn nicht unbedingt die jetzt einen riesen Verkaufsschlager damit machen und die Third-Parties alles später noch einsteigen. Okay, na gut, dann bin ich mal gespannt. Also das Konzept fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Mal gucken, wann und wie ich da auf diese dann aufsteigen werde. Auf was für Züge steigen wir denn in nächster Zeit noch Podcast-technisch auf? Boah, war das eine geile Brücke, oder? Das ist ja wunderbar. Hier. Ja. Was haben wir denn noch haben so wir vor? Demnächst? Ja, Anja und ich haben diese Woche noch mit einem Gast, mit der Laura, über die Serie Veronica Mars gesprochen. Die übrigens auch gerade hier im Chat ist. Hallo. Hallo. Und ja, das können wir sehr empfehlen, wenn die Folge demnächst rauskommt. Und nächste Woche haben wir auch wieder ein kleines exklusives Interview. Und zwar kommt jetzt nächste Woche so ein deutscher Film, so eine Gamer-Komödie, Offline heißt die, raus. Das Leben ist kein... Ach, schlag mich tot, habe ich schon wieder den Untertitel vergessen. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir die Tage noch ansehen, bevor wir mit Regisseur und dem Schauspieler sprechen, mal sehen, ob eine deutsche Gamer-Komödie vielleicht mal was kann. Wir werden auf jeden Fall nicht zimperlich mit den beiden umgehen, wenn wir mit denen sprechen. Ja, darauf bestehe ich auch, weil ich kann leider nicht dabei sein, aber wenn die anfangen mit, hey, am Set war das total super und wir haben uns alle voll lieb gehabt und so, gleich reingrätschen auch hier wieder die Wahrheit rausnörden aus den Kollegen. Was haben wir denn noch vor? Dann sind wir im März haben wir eine Folge mit Henning von Retro TV. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Der Henning Happerath macht schon seit langem mehrere Webseiten oder betreut mehrere Webseiten und hat als Firma, macht es beruflich, mehrere Webseiten rund um Thema Fernsehen, Wunschliste.de und eben RetroTV.de. Und das sind also wirklich schöne Rechercheseiten rund ums Thema Fernsehen, Retro-Fernsehen und so weiter. Da freue ich mich also schon ganz besonders drauf. Und dann haben wir einen ganz schön straffen Eventkalender, was Cons angeht. Da sind wir nämlich, wenn ich da mal reingucke, ich habe mir schon so eine Liste gemacht, wenn ich Fragen habe. Da sind wir nämlich Anfang April auf der SpringCon in Brühl. Dann wollten wir eigentlich zur Arcade One, ist aber jetzt hier abgesagt worden. Und deswegen haben wir Zeit für die MagicCon. Yeah, in Bonn. Ja. Und dann sind wir auf der RPC in Köln, auf der Dokomi in Düsseldorf, haben wir mal ein Heimspiel. Wir sind auf der Comic-Con Germany in Stuttgart und dann auf jeden Fall noch MedievalCon in Solingen, Fantastica in Oberhausen und so weiter und so weiter. Also wir haben unglaublich volles Jahr. Wir haben ein echt straffes Convention. Ja, so viele Fragen kann ich mir gar nicht ausdecken fürs Nerdquiz. Da darf ich mich nicht wiederholen. Ja, viel Spaß. Im April bin ich ja sowieso raus. Also von daher. Da sind aber auch, glaube ich, gar nicht so große. Doch, da muss ich mich ja um die Stars kümmern. Natürlich. Dirk Benedikt ist, glaube ich, auf irgendeiner von diesen, wo du nicht. Aber der ist doch, glaube ich, in Stuttgart auch nochmal, wenn er nicht ab. Aber den hat man, glaube ich, sogar öfters mal die Gelegenheit, auf irgendwelchen Conventions zu sehen, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken. Also da werde ich auf jeden Fall mal hingehen. Dann ist der Brian Muir wieder da, wo ich noch mich auf der SaberCon geärgert habe, dass ich mir kein Autogramm auf meinen Stormtrooper-Helm habe geben lassen. Das ist ja der Künstler, der den Vader und den Stormtrooper-Helm ja modelliert hat und das erste Modell geschaffen hat. Der ist jetzt auch auf ein, zwei Cons wieder. Da werde ich mir dann auf jeden Fall auch mal da ein Autogramm geben lassen. Und jetzt sehe ich, wir haben noch 4 Minuten und das können wir ja vielleicht noch für einen kleinen Werbeblock nutzen. Wer uns also hier gehört hat und wem das gefallen hat und wer mehr davon hören möchte, da machen wir es euch ganz einfach. Ihr googelt einfach Nerdizismus und dann findet ihr sowieso die Webseite und ihr findet den Facebook-Account und ihr findet den Twitter-Account und ihr findet den Instagram-Account und ihr findet den das stiefmütterliche Kind, den YouTube-Account. Ja, so viel. Und sonntags gibt es übrigens immer ein Filmrätsel auf Twitter, auf Facebook. Da suche ich mir immer eine ganz profane Filmszene raus und dann dürfen alle überlegen, aus welchem Film die. Muss nochmal wieder ein bisschen was Schwereres machen. Die wurden bisher alle, glaube ich, direkt sonntags gelöst. Ja, das erste, was ich, die ersten zwei, die ich hatte, das war aus Ghostbusters und Indiana Jones 3. Da dachte ich, das ist kinderleicht. Die standen wochenlang online und wurden nicht gelöst. Dann habe ich welche rausgesucht aus Alien, dachte ich, das ist echt schwer und war sofort weg oder auch aus E.T. Da hätte ich echt nicht gedacht, dass nur weil da 3 oder 4 rennende Agents auf so einer Straße zu sehen sind, dass da sofort einer, da haben wir eine ganz gute Community inzwischen aufgebaut. Ja, und die ist nicht mehr so leicht hinters Licht zu führen. So, jetzt muss ich mal gucken in den Chat, ob es da denn noch Fragen gibt. Sehe ich nicht. Oh, die Lara hat uns korrigiert, dass sie Lara und nicht Laura heißt. Hey, Lu. Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Genau. Ja, in diesem Sinne mache ich mich mal bereit für unsere Outro-Musik, die übrigens ganz toll ist. Das ist nämlich die gleiche wie das Intro. Und von daher wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag und ich bin froh, dass ich auch gleich nebenher hier Fusi laufe. Ciao. Ciao. Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Ah, doch.